Einlauf, Sonneballe, Echelmeier warten jetzt auf nächstes Jahr. Untergrund, kleine Clubs, dicke Jacken, wunderbar. Jetzt geht es richtig los, keine Pause, neue Song. Du bist traurig, doch wovon? Ich grüß dich mit nem Beatbonbon. Fette Stimmung, liebe Leute, Saufgelage, Herzenswärme. Weihnachten, Silvesternacht, dann haben wir's auch bald geschafft. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund. Untergrund. Untergrund. Sonnenschein. Echelmeier. Untergrund. Sonnenschein. Echelmeier. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Echelmeier lässt im Untergrund die Sonne scheinen. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund. Untergrund. Sonnenschein. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Sonnenschein, Echelmeier. Untergrund, Sonnenschein. Echelmeier.